An dieser Stelle, verehrte Hörerinnen und Hörer, erwartet Sie in der Regel eine Hörspielsendung. Um das Hörspiel geht es auch heute. Ein Autor steht in der nun folgenden Sendung im Mittelpunkt, der für viele als der Hörspielautor schlechthin gilt, Günter Eich. Ihm ist die Blütezeit des deutschen Hörspiels in den 50er und 60er Jahren maßgeblich mitzuverdanken. Völlig zu Recht hat man sogar vom Eichmaß im deutschen Hörspiel gesprochen. Wer in der literarischen Gattung Hörspiel Großes erreichen wollte, musste sich, ob er es wollte oder nicht, an diesem Vorbild messen lassen. Es ist erst wenige Wochen her, dass Günter Eich in den deutschen Feuilletons erneut heftig diskutiert wurde, diesmal allerdings mit einem eher kritischen Unterton. Ein bisher verschollenes Eich-Hörspiel aus der Zeit des Nationalsozialismus war unerwartet aufgetaucht, und zwar in einem Archiv des tschechischen Rundfunks in der Nähe von Prag. Der Fund wurde von zahlreichen deutschen Rundfunksendern erneut ausgestrahlt und der Eklat war da. Hat Günter Eich, der zwischen 1933 und 1945 ein nicht wenig beschäftigter Rundfunkautor war und der nach 1945 als eine moralische Instanz angesehen wurde, sich während der NS-Zeit des Mitläufertums oder sogar der aktiven Mitarbeit in der Propagandamaschinerie der Nazis schuldig gemacht? Die Meinungen waren gespalten. Einer der Großen des deutschen Hörspiels verdient es, dass man es sich in dieser Frage nicht leicht macht. Wir haben den Rundfunkhistoriker Wolfram Wessels gebeten, die Faktenlage nochmals darzustellen und, wenn das bereits möglich ist, eine Bewertung vorzunehmen. Wolfram Wessels hat sich während der vergangenen Jahre in mehreren größeren Forschungsprojekten mit der Geschichte des Rundfunks im Dritten Reich beschäftigt. Sicher findet es Ihr Verständnis, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass wir diesen Beitrag heute Abend anstatt eines Hörspiels senden. Aber fast hat der Radio-Essay von Wolfram Wessels ebenfalls die Form eines Hörspiels. Er hat seine Untersuchung als kontroversen Disput angelegt. Es gibt eine zweifelnde und eine verteidigende Stimme. Ein Fall wird verhandelt, eine der Urformen des Hörspiels. Ihr ratet mir an zu vergessen. Vergessen geschieht oder geschieht nicht. Wir wollen erinnern. An die Wunden, die noch sichtbar sind. Wir wollen nicht, dass die Gräber eingeebnet werden, die Mahnungen der Kreuze in den Wind verweht, weggespült vom Regen die Last des Schmerzes. Wir wollen nicht, dass das Vergessen eingesetzt wird in eine neue Rechnung des Grauens. Zum Beispiel Günter Eich. Rebellion in der Goldstadt. Von der schuldlosen Schuld der Literatur. Ein Hörspiel von Günter Eich. Von Wolfram Wessels. Als im Herbst 1993 Günter Eichs verschollen geglaubtes Hörspiel von 1940 wieder gesendet wurde, brach er noch einmal los. Der Streit um diesen Autor. Ein neuer Streit um ein altes Thema, exemplarisch geführt. Eich stand für eine ganze Generation von Autoren. Autoren der Nachkriegsliteratur, der Gruppe 47, der 50er Jahre. Eich gehörte zu ihren prominentesten Vertretern. 15 Jahre vorher, Ende der 70er Jahre, hatten die Feuilletons das Thema schon einmal aufgegriffen. Man fragte, was diese Autoren eigentlich vor 1945 gemacht hatten, wovon sie so merkwürdig wenig sprachen. Fritz J. Radatz eröffnete die Debatte in der Zeit mit Angriffen auf den prominentesten Hörspielautor der 50er Jahre, auf Günter Eich. Mit seinen Hörspielen hatte er Maßstäbe gesetzt. Das viel zitierte Eichmaß des Hörspiels. Eine künstlerische wie moralische Autorität. Eine Autorität, weil er zu jenen apolitischen Autoren der Adenauer-Ära gehörte, die der allgemeinen Stimmungslage Ausdruck verliehen und statt Stellung zu beziehen, die Flucht ins ewig Menschliche antraten, sich auf die innere Bühne zurückzogen, statt auf der äußeren zu agieren. Was ihnen von den Vertretern des neuen Hörspiels in den 60er und 70er Jahren dann vorgeworfen wurde. Die Jüngeren versuchten sich abzugrenzen gegenüber den Klassikern der Gattung und verwarfen mehr, als sinnvoll und nötig war. Einem Günter Eich Flucht in die Innerlichkeit vorzuwerfen, war absurd. Einem Autor, der 1968 beim Ostermarsch mitdemonstriert und den Demonstranten in Ulm zugerufen hatte: Nein, schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftig sind. Seid misstrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben, für euch erwerben zu müssen. Wacht darüber, dass eure Herzen nicht leer sind, wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird. Tut das Unnütze. Singt die Lieder, die man aus eurem Munde nicht erwartet. Seid unbequem. Seid Sand. Nicht das Öl im Getriebe der Welt. Setze aus seinem Hörspiel Träume. Das Hörspiel, das in den 50er Jahren erstmals gesendet wurde. Und während der Häuserkämpfe Ende der 70er Jahre erschien der Text auf einer Postkarte, auf der ein Steinewerfer einem Heer von Polizisten gegenübersteht. Zur selben Zeit wirft Fritz J. Radatz eben diesem Günter Eich in der Zeit vor, mit den Nazis paktiert zu haben. Wenn Günter Eich Mitglied der NSDAP war und nach seinem Austritt freiwillig Beiträge an die SS entrichtete, dann muss irgendwo eine innere Möglichkeit zur Übereinstimmung vorhanden gewesen sein. Man bezahlt nicht, was man hasst. Der Reichsrundfunk sendet auch nicht 15 Hörspiele. Der deutsche Kalender nimmt auch nicht 70 Folgen ab, wenn das anstößig gewesen wäre. Marcel Reich-Ranitzky eröffnete damals die Debatte in der FAZ mit seiner deutlich formulierten Gegenposition. Die Behauptung, der Reichsrundfunk hätte die Hörspiele und anderen Arbeiten Eichs nicht gesendet, wenn das anstößig gewesen wäre, zeugt von gänzlicher Unkenntnis der damaligen Verhältnisse. Es ist nicht wahr, dass man, um veröffentlicht zu werden, dem Regime schmeicheln musste. Die Debatte blieb im Wagen, weil es an Belegen fehlte. Es wurde mit Mutmaßungen, Behauptungen und Unterstellungen argumentiert. Aber mit großem moralischem Ernst. Inzwischen wissen wir mehr über Günter Eichs Leben und Arbeiten in der Nazizeit. Nicht zuletzt dank einer neuen Ausgabe der gesammelten Werke 1991, die erstmals auch die Publikationen aus jener Zeit entweder selbst enthält oder zumindest dokumentiert. Sie haben einen erstaunlichen Umfang. Und sie widerlegen die These, Eich habe in jenen Jahren so gut wie nichts publiziert. Zumindest wurde das, was er schrieb, kaum wahrgenommen, wie er selbst schrieb. Meine Hörspiele sind damals kaum beachtet worden. Da trug ihn wohl seine Erinnerung. Allein der Umfang seiner Rundfunkarbeiten lässt Zweifel aufkommen und spricht gegen sie. Zum Beispiel der von 1934 bis 1939 regelmäßig gesendete deutsche Kalender. Ein Monatsbild vom Königs Wusterhäuser Landboten, die wohl langlebigste Sendereihe des NS-Rundfunks. Mit Martin Raschke als Co-Autor. Dazu eine weitere eigene Sendereihe, ebenfalls monatlich. Das waren Rundfunkarbeiten, nicht Hörspiele. Da unterschied Eich sehr genau, wie in der Debatte 1993 immer wieder betont wurde. Aber die Presse der 30er Jahre war da weniger feinsinnig. Für sie waren Hörspiele auch Rundfunkarbeiten. Und schließlich hatte Eich außer den Reihen noch mehr als 50 Einzelsendungen, überwiegend Hörspiele, geschrieben. Das sind insgesamt rund 150 Sendungen. So viel bringt man nicht unter, wenn man ein Unbekannter ist. Aber die noch erhaltenen Texte lassen keinerlei politische Zugeständnisse erkennen. Es waren zu wenige. 7 Texte von rund 150. Und von denen waren 2 zudem noch Fragmente. Inzwischen aber sind neue Dokumente aufgetaucht. Etliche Manuskripte des Königs Wusterhäuser Landboten und vor allem Briefe. Axel Viereck hat sie ausgewertet und im Frühjahr 1993 einen aufsehenerregenden Essay veröffentlicht. Der eigenen Fehlbarkeit begegnet. Günter Eichs Realitäten 1933 bis 1945. Darin versucht er nachzuweisen, dass Eich sich als Teil der NS-Propagandamaschinerie sah und bewusst für den nationalsozialistischen Staat optiert habe. Und wegen dieses harten Urteils lehnte der Suhrkamp Verlag es ab, diesen Aufsatz in seinem Materialienband zu Günter Eich zu drucken. Viereck wurde die Herausgeberschaft der geplanten Briefausgabe entzogen. Die Debatte von 1979 lebte neu auf. Die Empörung über Viereks Thesen war schon erstaunlich. Erstaunlich einmütig auch in den Feuilletons. Als ginge es um eine moralische Ehrenrettung um jeden Preis und nicht um die nüchterne Bewertung neuer historischer Dokumente. Aber sprach Ulrich Greiner in der Zeit etwa nicht zu Recht vom ideologiekritischen Eifer Viereks und dem moralischen Empörungston desjenigen, der 60 Jahre später das Richtige vom Falschen zu scheiden weiß? Und dabei betont auch er Eichs Kompromissbereitschaft. In der Tat hat Eich Kompromisse gemacht, die mindestens faul waren. Aber Eich war niemals ein Anhänger oder gar Sprachrohr des Nationalsozialismus. Er hatte kein Amt, er war nicht angestellt, er bekam keine Preise, er hatte keinen Einfluss und suchte ihn auch nicht. Das alles hat Axel Viereck aber gar nicht behauptet. Aber er argumentiert in diese Richtung. Und wenn seine Argumente so eindeutig wären, wie kommt dann Jürgen Busche in der Süddeutschen Zeitung dazu, weiterhin zu schreiben, dass Eich mit seinem eigensten, seinen poetischen Hörspielen damals kaum Erfolg hatte? Günter Eich heute mehr oder weniger in die Nähe der Nazis zu rücken, ist ein Akt der Wichtigtuerei. Weiter braucht man mit seinem Urteil über Viereck nicht zu gehen. Busche hat Viereks Essay offenbar nicht richtig gelesen. Auch Professor Joachim W. Storck nicht, der Eich-Experte? Eichs Rundfunktätigkeit beschränkte sich auf den Hörspielbereich und diente dem Broterwerb. Hier boten sich Fluchtnischen, die neben Eich auch Peter Huchel oder Schäfer Horst Lange unter anderem wahrnahmen. Wie viele Hörspiele, Märchenbearbeitungen, Kalenderblätter Eich auch schrieb, niemals hat er damit Karriere gemacht. In den Grenzbereich von Groteske und Infamie verwies Storck die Argumente Viereks in der Stuttgarter Zeitung. Er arbeite mit Fehldeutungen, Unterstellungen und historischen Unrichtigkeiten. Und Storck selbst? Hat er anderes zu bieten? Dass Eich mit seinen etwa 150 Rundfunkarbeiten niemals Karriere gemacht habe, ist auch zunächst einmal nicht mehr als eine Unterstellung. Und der andere Eich-Spezialist, Professor Peter Horst Neumann, arbeitet er auch mit Unterstellungen? Offenbar. Sonst könnte er nicht so argumentieren, dass Viereck sein Urteil auf wenig mehr als einen Parteiaufnahmeantrag vom 1. Mai 1933 stütze. Der aber aus welchen Gründen auch immer nie vollzogen wurde. Und auf durchweg tendenziös, nämlich zu Eichs Ungunsten ausgelegte Briefzitate, in deren Licht er nun Funktexte, die eben noch unverfänglich schienen, auslegt, als wären sie es nicht. Woher will Neumann denn wissen, dass Viereck die Briefzitate zu Ungunsten Eichs auslegt? Er kennt doch nur die Zitate und nicht die gesamten Briefe, geschweige denn die vollständige Korrespondenz. Und was ist von dieser Einlassung Neumanns zu halten? Was die von Eich beantragte Aufnahme in die Nazi-Partei betrifft, muss man sie zur Kenntnis nehmen und kann sich darüber freuen, dass er dennoch nie Mitglied wurde. Wo liegt da der Grund zur Freude? Eich wollte PG werden. Sonst nichts Neues, außer dass ich in die NSDAP eingetreten bin. Heil Hitler, Günther. Schrieb er am 2. Mai 1933 an seinen Freund Arthur A. Kunert, der kurz darauf Günther Eich trifft und an seine Frau schreibt: Günther ist vergnügter PG und lässt herzlich grüßen. Das klingt nicht so, als hätte er seine Parteimitgliedschaft unfreiwillig beantragt. Das muss man erst einmal zur Kenntnis nehmen. Anders als 1979 hatte man 1993 Fakten, mit denen man sich auseinandersetzen konnte. Aber man setzte sich nicht auseinander, man polemisierte. Das gilt auch für Viereck. Natürlich spitzte er zu. Aber hatte Harald Hartung nicht recht, wenn er in der FAZ schrieb: Es ist offenkundig die These eines eifernden Liebenden. Die These war, dass Eich nur zu der moralischen Instanz der Nachkriegszeit werden konnte, nicht obwohl, sondern weil er in der Nazizeit Schuld auf sich geladen hatte. Er hatte, so die These, seine Fehlbarkeit erkannt und suchte sie nach 45 durch Trauerarbeit abzuarbeiten. Aber dazu muss man doch erst einmal feststellen, dass er sich in den Dienst des nationalsozialistischen Propagandaapparates Rundfunk stellen ließ. Dass er viel für den Rundfunk geschrieben hatte, war doch nichts Neues. Umso verwunderlicher die Aufregung. Bereits 1982 hatte der amerikanische Germanist Glenn R. Cuomo seine Dissertation über Günter Eichs Arbeiten in der Nazizeit abgeschlossen. 1984 hatte er seine Liste der Rundfunkarbeiten aus dieser Zeit in Deutschland publiziert. Vielmehr hat auch die revidierte Gesamtausgabe von 1991 nicht zu bieten. Und bereits 1989 war diese Dissertation in einer überarbeiteten Fassung auch als Buch erschienen. Das offenbar keiner von denen gelesen hatte, der sich 4 Jahre später über Axel Viereck aufregte. Bei ihm ging es ja auch nicht nur um die historischen Fakten, sondern deren Wertung. Und die schien zumindest voreilig. Denn nach wie vor gab es keinen Hörspieltext, der eine konkrete Verstrickung in die nationalsozialistische Propagandamaschine belegte. Wo die Zeugnisse fehlen, kann man nur spekulieren. Harald Hartung in der FAZ. Der fehlende Beweis, das fehlende Zeugnis, sein Hörspiel Rebellion in der Goldstadt, hätte es sein können. Viel war darüber spekuliert worden in der Fachliteratur und auch von Viereck. Es gab Vorankündigungen in der NS-Presse, Inhaltsangaben, die darauf hindeuteten, dass Eich darin anti-englische Propaganda im Sinne der Nazis betrieb. Aber es gab keinen Text von Eich, geschweige denn ein Tondokument. Und dann tauchte es plötzlich auf in einem Archiv in der Nähe von Prag, kam nach Deutschland und wurde gesendet. Rebellion in der Goldstadt. Ein Hörspiel von Günter Eich. Der Streit war damit keineswegs beendet. Das Hörspiel brachte keine Klarheit, im Gegenteil. In der Zeit eröffnete Christoph Siemens die neue Runde der Debatte mit einer Feststellung, das Hörspiel enthalte generell subversive Züge. Selbst eine Auftragsarbeit wie die Rebellion kann die Forderungen der Geldgeber und die Vorurteile der Interpreten unterlaufen. Hans-Jürgen Krug kam in der Frankfurter Rundschau ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die NS-Vorwürfe... Eichs letztes Werk aus den NS-Jahren nicht treffen. Aber nur 4 Tage später steht in der gleichen Zeitung, der Frankfurter Rundschau, unter der Überschrift »Aus der Traum« etwas über Günter Eichs Hörspiel »Hetze, Rebellion in der Goldstadt«. Der Nicht-Parteigänger der Nazis, der Eich war, betätigte sich dennoch als eines ihrer Sprachrohre. Christian Thomas' Urteile reichen von »rassistisches Hörspiel« bis schlicht »Machwerk«. Vorschnell beurteilt. Thomas stand mit seiner Ansicht keineswegs allein. Frank Olbert war an der FAZ ebenfalls zu der Meinung gekommen, dass Eich die antidemokratische und rassistische Hetze der Nazis in Hörspielform brachte. Es handelt sich bei der Rebellion in der Goldstadt kaum um unpolitisches Gesäusel, das in Goebbels Konzept eines die Realität versüßenden Unterhaltungsrundfunks passte. Vielmehr betreibt dieses Hörspiel die moralische Aufrüstung zum Krieg gegen England, um sich zugleich dem Herrenmenschentum der Nationalsozialisten rassistisch anzubiedern. Hat Olbert etwa ein anderes Hörspiel gehört als Hans-Jürgen Krug, der sich im evangelischen Pressedienst noch einmal zu Wort meldet und seine Ansicht präzisiert, es werde in dem Hörspiel kein Feindbild aufgebaut? Schon gar kein nationalsozialistisches, rassisches oder rassistisches. Eichs Hörspiel entzieht sich den zeitgenössischen Konfliktlinien und erst recht einer Propagandafunktion. Die Kritiker bewerten das Hörspiel in unterschiedlichen Kontexten. Der Werkgeschichte Eichs, seiner Biografie, dann wieder der Zeit- und der Mediengeschichte. Der Rassismusvorwurf zum Beispiel. Gleich zu Beginn die Szene in einem Londoner Nachtclub. Interessieren dich die fetten alten Gentlemen da drüben? Na, ein bisschen. Ach so, der Jüngere dabei ist es der? Wer, Thompson? Der Glatte mit den Basiliskenaugen und dem Gorillagebiss. Tatsächlich, er hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dir. Dein Witz gefällt mir besser als deine Frömmigkeit. Na, Dicky, du hast mir durch deine Beschreibung Thompson direkt interessant gemacht. Vergiss nicht, dass ich zur Eifersucht neige. Ich bitte dich, er ist der Sekretär meines Vaters. Und die feisten Gentlemen, kennst du die auch? Ja, eine illustre Gesellschaft. Da der Glatzkopf mit dem Monokel und dem schmuddeligen Frackhemd. Der Geiferin, die beim Hors d'oeuvre aus dem Maule. Er sieht aus wie ein Mann von Verdiensten um das Empire. Und die hat er in der Tat. Gruben in Wales, Viehweiden in Irland, Zuckerrohr in Westindien, ein Bankhaus in der City und die Mehrzahl der Aktien in einem Dutzend von Mammutunternehmen. Und der mit dem Hörer und der basedoschen Krankheit? 4 Schlösser in Schottland, Eisenwerk und Rüstungsindustrie. Also ebenfalls Verdienste um das Empire. Und die haben sie alle. Ein eifersüchtiger Liebhaber spöttelt über Konkurrenten. Von denen er weiß, dass sie keine Konkurrenten sind, schon wegen ihres Alters? Nein. Ein junger Arbeiter macht sich über den Klassenfeind lustig, die Unternehmer. Schon eher. Die Szene spielt in London. Englische Unternehmer werden als rassisch verkommene Subjekte dargestellt. Moralisch verkommen vielleicht, aber nicht rassisch. Was sie planen, ist aber nicht nur moralisch verwerflich, es spielen auch rassistische Momente hinein. Schließlich geht es um Südafrika, um Neger und Weiße. Eich hält sich nur an die historischen Tatsachen. Die Goldminen bringen ihren Aktionären nicht mehr den gewünschten Gewinn, also wollen sie die Löhne der weißen Arbeiter in den Minen Südafrikas auf das Niveau der Schwarzen drücken. So war das eben. Dass die Schwarzen mit einem Hungerlohn abgespeist werden, ist offenbar kein Gedankenwert. Wenn das kein Rassismus ist... Es geht doch um etwas ganz anderes. Die Londoner Kapitalgeber werden sich mit den südafrikanischen Unternehmern der Bergwerkskammer rasch einig. Und mit der Regierung auch. Die will sich sozialen Frieden mit Arbeitsplatzerhalt durch Lohnkürzung erkaufen. Das sind bis in unsere Tage normale Vorgänge im Kapitalismus, die Eich kritisch beleuchtet. Freiwillig aber haben weder die Bergwerkskammer noch die Regierung gehandelt. Es war der englische Unterhändler Thompson, der sie gewissermaßen erpresste, indem er drohte, seine Auftraggeber würden ansonsten die Gruben verkaufen. Ausgangspunkt des Konflikts war die englische Großmachtpolitik. Meinen Sie, wir hätten den Schwindel jetzt nicht durchschaut? Tja, offenbar sind Sie besser orientiert als ich. Offenbar! Das ganze Theater ist doch bloß gemacht worden, damit die Herren von der Bergwerkskammer und die Gelte gegen London dem Publikum die weiße Weste zeigen können. Ach nee. Warum soll man denn die Gruben schließen, wenn sie immer noch Gewinn abwerfen? Aber es war den Herren nicht genug und was die da oben mehr einstreichen wollen, das sollen wir bezahlen. 3 Schilling den Tag. Ich soll also für denselben Lohn arbeiten wie ein Kaffer. Finden Sie das ungerecht? Ja, das finde ich ungerecht. Weil ich nicht in den Baracken der Grubenverwaltung wohne, sondern Miete zahlen muss. Weil ich ein gelernter Arbeiter bin, meine Frau und 3 Kinder habe. Die Kaffern können sich für solche Hungerlohn arbeiten lassen. Die sind allein. Frau und Kinder haben sie bei ihrem Stamm zurückgelassen. Und länger als ein Jahr bleiben die ohne dies nicht hier. Dann geht sie zurück in die Wildnis und sind ungeheuer angesehen bei ihren Stammesgenossen, weil sie vielleicht einen alten Frack mitbringen oder eine kaputte Petroleumlampe. Wenn die Weißen mit den Niggern nicht konkurrieren können, dann ist es das Beste, sie überlassen den Schwarzen ihre Arbeitsplätze freiwillig. Also sonst werden sie eben dazu gezwungen, nicht wahr? Ja.

Es sei alles vergeben. Lebt wieder brüderlich und friedlich mit uns. In meine Arme, Herr Smoot, in meine Arme. Oh, wundervoll, wundervoll. Die Bibel ist nichts dagegen. Was war das? Schüsse? Das friedliche und brüderliche Leben geht schon los, scheint mir. Bleib, aber lass dich, komm her, ich mach schon auf. Mary, was gibt's denn? Peter wird abgeholt. Von Schergen der eigenen Regierung und hinterrücks erschossen. Ermordet. Abgeholt und ermordet wie so viele damals in Deutschland. Aber das Hörspiel spielt in Südafrika. 1922. Über 10 Jahre vor der nationalsozialistischen Machtergreifung. Ein schon historischer Stoff. Und im Übrigen benennt Peter die wahren Schuldigen deutlich. So hat England immer gehandelt. Das heißt zynisch und machtbesessen. Es geht um die Darstellung eines allgemeingültigen englischen Charakterzugs. Vor allem auch in den Szenen, die in England spielen, wo sich die Tochter Lord Pembrokes, inzwischen von ihrem proletarischen Freund getrennt hat, nachdem der sie zu einer Arbeiterversammlung mitnahm. Also dieser Geruch, Papa, diese Leute stinken ja. Ja, das ist die Armut, die so riecht. Davon soll man sich fernhalten. Na, ich kann mir nicht helfen, ich fühle mich nur unter gepflegten Menschen wohl. Der Einfluss der Nase auf die politische Meinung. Papa, du könntest mir übrigens einen Scheck ausschreiben, ja? Was denn? Etwa für den Hilfsfonds? Nein, für die Schneiderrechnung. Ja, da siehst du, wärst du bei den Sozialisten geblieben, da könntest du in Cartoon gehen. Aber mir ist die Weltmeisterschaft im Amateurtanz lieber. Hier ist der Scheck. Danke. Oh, ein Blankoscheck? No, schließlich habe ich in Afrika eine Schlacht gewonnen, die Millionen wert ist. Zynischer Umgang mit Macht und Geld. Genau dies zu beenden, war ein Versprechen der Nazis. Die Hörer von damals werden aber sofort die subversiven Elemente dieses Hörspiels bemerkt haben. Empfanden, wie Joachim W. Stork in der FAZ schrieb, die angelsächsische Einkleidung nur als Camouflage. Hinter den gewinnsüchtigen Kapitalisten wusste man damals die Profiteure der hitlerschen Rüstungs- und Kriegspolitik zu assoziieren. Krupp, Flick und die IG Farben und andere. Und bei der Polizeirazzia am Schluss des Hörspiels wird die Parallele zu Aktionen der Gestapo unüberhörbar. Demnach wäre das deutsche Volk ein Volk in der Opposition gewesen. Nur darauf bedacht, aus allem und jedem den Widerspruch herauszuhören. Außerdem übersieht eine solche Einschätzung völlig das Rezeptionsumfeld. Ein Hörspiel ist kein Buch, das von einer bestimmten Gruppe gekauft, gelesen und zur Selbstverständigung genutzt werden kann. Ein Hörspiel ist nur ein Punkt in einer endlosen Folge von Sendungen, Programm genannt. Und das bildet den Kontext, in dem es gehört und verstanden wird. Zum Beispiel die Abendsendungen jenes 8. Mai 1940, ein Mittwoch. Deutschlandsender und Reichssender Berlin, angeschlossen der Reichssender Danzig, 21 Uhr. Rebellion in der Goldstadt von Günter Eich. Reichssender Frankfurt, angeschlossen Reichssender Saarbrücken, 19.30 Uhr, Volk im Kampf, Freiheit unter englischen Plutokraten. Reichssender Stuttgart, 20.15 Uhr, Gute Nacht, Mr. Chamberlain, ein Traum, der kein Traum ist. Reichssender Breslau, 22.30 Uhr, die Mission des Dr. Mackenzie von Arthur A. Kunert. Das war ebenfalls ein Hörspiel. Und Kunert war ein enger Freund Günter Eichs, mit dem er nicht nur regelmäßig korrespondierte, sondern auch gemeinsam eine ganze Reihe von Rundfunkmanuskripten schrieb. In Kunerts Hörspiel geht es um den englischen Arzt Dr. Mackenzie, dessen Fehldiagnose für den frühen Krebstod des deutschen Kaisers Friedrich III. Im Jahre 1888 verantwortlich gemacht wird. Er starb als ein Opfer englischer Intrige, als einer der vielen, die England mordete. Wir klagen an. Aber niemand konnte diese Programme gleichzeitig hören. Dann hatte er das Hörspiel von Kunert vielleicht schon im Vormonat in Berlin gehört. Oder Kunerts zweites Hörspiel von 1940, Erika ganz groß. Oder Hans Rehbergs afrikanische Trilogie, Suez, Fashoda, Kapstadt. Oder Rudolf Brunngrabers Opium, das Englands Asienpolitik brandmarkte. Immer ging es um Propaganda gegen England. Der Luftkrieg hatte doch noch gar nicht begonnen. Als Eichs Hörspiel gesendet wurde, waren deutsche Truppen gerade in Norwegen einmarschiert. Der Krieg, den die englisch-französische Plutokratie dem Deutschen Reich und Volk aufgezwungen hat, ist nunmehr in ein entscheidenderes Stadium eingetreten. Propagandaminister Goebbels am 17. April 1940, 3 Wochen vor der Sendung des Eich-Hörspiels. Dänemark und Norwegen, Trabanten Englands. So jedenfalls stellten es auch Zeitungsberichte im Mai 1940 dar. Und so wurde das Thema in den Frontberichten im Radio behandelt. Damit ist der englisch-französischen Plutokratie die Möglichkeit genommen worden, den Krieg nach Nordeuropa auszuweiten und Deutschland von dort aus zu bedrohen. Und der Propaganda gegen die englisch-französische Plutokratie hatten auch die Hörspiele zu dienen, schenkt man einem Artikel über neue Hörspielstoffe aus der Zeit vom Februar 1940 Glauben. Überschrift? Englische Politik am Pranger. Beispielhafte Sendungen wurden vorgestellt, Hans Rehbergs Hörspiele zum Beispiel, und zukünftige Projekte. Dass der Rundfunk hier die besten Kräfte einsetzt, sei durch die Namen von Josef Martin Bauer, Arthur A. Kunert, Rudolf Bronngraber, Günter Eich bewiesen, die sich mit Stoffen unterschiedlicher Prägung beschäftigen. Es ist politische Anschauung in packender Form, die uns in Hörspielen dieser Art geboten wird. Erstaunlich, dass man sich Anfang 1940 so intensiv um die Hörspiele kümmerte, wo sie doch mit Kriegsbeginn im September 1939 nahezu vollständig aus dem Programm genommen worden waren. Und Goebbels schon bei der Eröffnung der Rundfunkausstellung 2 Monate zuvor der Rundfunkkunst dem Hörspiel eine Absage erteilt hatte. Es ist doch nicht angebracht, in diesem Zusammenhang von einer sogenannten rundfunkeigenen Kunst zu sprechen. Die Kunst des Rundfunks schließt sich mehr oder weniger an die bestehenden und ausgeübten Künste an. Das Hörspiel an das Drama eben. Vielleicht war Hans Rehberg deshalb so erfolgreich. Mit seinen ab Oktober urgesendeten Hörspielen zur englischen Afrikapolitik hatte er das Muster vorgegeben für weitere, gegen die französisch-englische Plutokratie gerichteten Hörspiele. Rehberg war als Autor von Historiendramen für die Bühne hervorgetreten. Insbesondere mit seinen Preußendramen, die er zum großen Teil auch für den Rundfunk adaptierte. Der große Pilschen Offiziere, die preußische Komödie. Ein Konservativer, der sich die Männer, die Geschichte machten, näher ansah. Deutsche Geschichte. Mit Kriegsbeginn ging es ihm aber um englische Geschichte. Zum Beispiel den Bau des Suezkanals im 19. Jahrhundert. Ein Streit zwischen England und Frankreich. Der Franzose Lesseps baut ihn, aber England will ihn verhindern oder in seine Macht bekommen, um sich selbst den schnellsten Weg von Europa nach Asien zu sichern. London, auf der Downing Street. Herr von Lesseps? Ja, da bin ich. Wollen Sie mir 2 Minuten Gehör schenken? Was wünschen Sie von mir? Sie waren soeben bei Lord Palmerston. Ja, und? Ferdinand von Lesseps kommt gerade von Verhandlungen mit dem englischen Premierminister Lord Palmerston. Das Stück ist streng szenisch aufgebaut, mit einem Ansager, der den Ort der Handlung nennt. Man hätte es genauso auf einer Bühne aufführen können. Warum der alte Palmerston dagegen ist? Wissen Sie es? Genau. Dann sagen Sie es mir. Ich bin Ihres. Na, ich will Ihren Namen nicht wissen. Wir kennen die Rücksichtslosigkeit und Raubgier der Engländer seit Jahrhunderten. Sie als Franzose, ich als Ihre. Bei Gott. Wir hassen es beide. Wir Franzosen des 19. Jahrhunderts bewundern es mehr, als wir es hassen. Leider. Armes Frankreich, Herr von Lesseps. Ja, vielleicht haben Sie recht. Aber reden wir von dem, was Sie mehr bewegt. Am Ende einer langen Geschichte von Intrigen erwirbt England die Mehrheit der Suez-Aktien von Frankreich und sichert sich damit den raschen Zugang zu und die Vorherrschaft über Indien. In der Tat. So hat England immer gehandelt. Indien, Irland, die Buren. Auch zum Thema Buren hat Hans Rehberg etwas anzubieten. Kapstadt, das 3. Hörspiel seiner afrikanischen Trilogie. Er schildert darin, wie die Engländer in Südafrika Konzentrationslager errichten, Frauen, Kinder und Greise einsperren, um die Buren zum Aufgeben zu zwingen. Und am Ende muss ihr General Herzog seinem Präsidenten erklären, in den Konzentrationslagern sind 26.000 Buren, Frauen und Kinder umgekommen. Es stehen 300.000 Mann gegen uns. Wir sind, wenn es hochkommt, 30.000 Mann. Präsident, wir machen heute Frieden und rechnen später mit England ab. Jetzt, 1939-40, ist die Zeit der Abrechnung gekommen. Das ist die Botschaft, die in vielen Variationen direkt und indirekt vorgetragen die Hörspiele aus dem ersten Kriegsjahr vermitteln. Und das ist der Kontext, in dem Eichs Hörspiel rezipiert wurde. Die historischen Stoffe stellen die Geschichte nicht um der geschichtlichen Begebenheit willen dar, sondern zeigen am geschichtlichen Beispiel die große Linie, die durch die einzelnen Ereignisse geht, zeigen eine bestimmte Haltung, die für uns heute von Bedeutung ist. Wir vermögen dann aus der Geschichte eine Parallele zur Gegenwart zu ziehen. Es ist sicher kein Zufall, dass diese Hörspiele in der ersten Hälfte des Jahres 1940 so gehäuft auftreten. Vermutlich hängt das mit der Tagung von Dichtern im Berliner Rundfunk Ende Januar 1940 zusammen. An der hat auch Gerd Eckert teilgenommen, damals der maßgebliche Hörspielkritiker. Im Krieg hat es eine Sache gegeben, da gab es einen Mitarbeiter im Propagandaministerium, der Stache hieß. Das war ein ganz merkwürdiger Typ jedenfalls. Der hatte die Idee, dass man Propagandahörspiele spontan schreiben und dann wenige Tage nach einem Ereignis senden sollte. Also politische oder militärische oder sonstige. Und das war eine Idee, die ging Goebbels ein. Da war er, sprang er plötzlich an und da fand eine, das muss 40 gewesen sein, eine Zusammenkunft im Propagandaministerium statt, zu der die Mehrzahl der damals tätigen Autoren eingeladen waren. Und da hat der Stache diese Idee entwickelt. Er hat gesagt, das müssen wir machen, das bewegt die Menschen. Rudolf Stache war Referent der Abteilung Rundfunk des Propagandaministeriums, 1941 kurz auch einmal deren Leiter und betätigte sich selbst als Autor. Schrieb 1940 das Hörspiel Sir Roger Casement, 1941 die Kurzhörspielserie The Big White Rabbit, das in deutscher wie in englischer Sprache gesendet werden konnte. 1942 die Serie Rothstein und Co., Filiale London, die ein Jahr darauf auch als Buch erschien und war häufig als Autor der politischen Kurzszene der Woche vertreten. Offenbar musste er seine Ideen weitgehend alleine umsetzen. Die Autoren auf der Tagung scheint er nicht besonders beeindruckt zu haben. Ganz im Gegenteil. Stache sorgte laut Presseberichten für eine besonders lebhafte und fruchtbare Aussprache. Aus den Ausführungen Staches gewannen die Dichter viele Anregungen, gerade in stofflicher Art. Friedrich Wilhelm Hümmen, der während der NS-Zeit als hoffnungsvoller Dramatiker galt, nach 1945 deshalb auf eine weitere Schriftstellerkarriere verzichtete und sich als Journalist und verantwortlicher Redakteur des Evangelischen Pressedienstes und Begründer des Hörspielpreises der Kriegsblinden gerade um das Hörspiel Verdienste erwarb. Friedrich Wilhelm Hümmen hat ebenfalls an dieser Tagung teilgenommen. Ich erinnere mich nicht an vieles. Die offiziellen Reden, die da gehalten wurden, die interessierten uns am wenigsten, nicht? Wenn da der Reichssendeleiter oder wer sonst auftrat, das ließen wir stumpf über uns ergehen und warteten, bis sie dann abgetreten waren und wir vielleicht uns ein Hörspiel anhörten oder einen speziellen Vortrag oder dergleichen. Der Oberspielleiter des Berliner Senders, Gerd Fricke, hatte tatsächlich die anwesenden Dichter durch die Studios des Funkhauses geführt und ihnen dann Ausschnitte aus verschiedenen Hörspielproduktionen vorgeführt. Reichssendeleiter Eugen Hadamowski hatte gesprochen und der Leiter der Abteilung Rundfunk im Propagandaministerium, Ministerialdirigent Alfred Ingemar Berndt, hatte betont: Wir wollen, dass unsere besten Dichter in der Heimat in der gleichen Weise eingesetzt werden wie unsere Soldaten an der Front, denen sie durch ihr Schaffen verpflichtet sind. Das ist doch bla bla, nicht? Das berührte uns nicht, sowas berührte uns nicht. Weil das Phrasengedreschel war, nicht? Das waren doch und dazu noch abgedroschene Phrasen. Der Höhepunkt des ersten Tages war dann ein Empfang beim Propagandaminister persönlich. Es war so, dass die Teilnehmer an dieser Veranstaltung, es waren nicht viele, aber aus ganz Deutschland, also es waren nicht nur Berliner wie ich, wir wurden zum Propagandaministerium gekarrt an einem Abend und im blauen Salon des Ministeriums wurden wir aufgebaut. Da standen wir also in einer Reihe und warteten. Und dann kam der Minister, sehr gewinnend und auch immer irgendwie imponierend. Im Gegensatz zu den Typen wie Berndt oder Adamowski oder was weiß ich, die Goebbels hatte schon etwas Dämonisches auch an sich. Und da hat uns Goebbels dann empfangen im Ministerium. Also wir standen alle in einer Reihe und er hat dann so etwa 30 Minuten lang, aber nicht über Hörspiel, sondern über Propaganda gesprochen und wie wichtig es sei. Dann hat er uns allen die Hand gegeben. Er redete dann zu uns, über das Hörspiel hat er nicht viel geredet. Mich konsternierte nur, dass er hauptsächlich sagte, wir sollten doch nicht Hörspiele schreiben, das wäre ganz nett, aber das sollten wir lieber sein lassen. Wir sollten Filme schreiben. Filme zu schreiben, das sei viel wichtiger. Wir wurden gewissermaßen abgeworben vom Hörfunk. Das war das, was mich also sehr verblüffte. Und andere auch. Speziell mit dem Hörspiel hatte Goebbels nicht viel am Hut, also das gefiel ihm nicht. Aber es gab ja noch den Kameradschaftsabend und einen Vortrag des Leiters der neu gegründeten Abteilung Schrifttum innerhalb der Reichssendeleitung, Eugen Kurt Fischer. Und einen Sonderauftrag des Reichsministers Goebbels an den Präsidenten der Reichsschrifttumskammer, Hans Jost. Eine reichswichtige Dienstsache, um Autoren zum Schreiben von propagandistisch verwertbaren Hörspielen und Drehbüchern zu bewegen. Der man sich nur schwer entziehen konnte. Josef Martin Bauer schrieb zum Beispiel an Jost. Bauer war keineswegs ein nationalsozialistischer Autor. Bauer schrieb im Februar 1940 an den Präsidenten der Reichsschrifttumskammer. Darf ich Ihnen meine telefonisch ausgesprochene Bitte wiederholen, beim Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda freundlichst veranlassen zu wollen, dass mir geschichtliches Material zur Verfügung gestellt wird über die von England veranlasste Vertreibung der irischen Bauern aus ihrer Heimat. Diese größte Bauerntragödie der Weltgeschichte könnte, auf ein großes Einzelschicksal bezogen, die Grundlage geben zu einem großen Filmwerk, das in der Propaganda gegen England zu hoher Wirkung führen müsste. Der Sonderauftrag bezog sich also auf die Propaganda gegen England. Aber Bauer will kein Hörspiel, sondern einen Film schreiben. Offensichtlich war beides gefordert. Und nach Goebbels Rede auf der Tagung werden die Autoren lieber Filmangebote eingereicht haben. Aber nicht alle reagierten so eifrig wie Bauer. Georg Brittings Brief zum Beispiel scheint mir eine mehr oder weniger elegante Absage zu sein. Ich habe mir nun den ganzen Tag den Kopf zermartert und die und jene Themen, vom Burenkrieg bis zum Fakir von Ipi und der Vernichtung der dänischen Flotte in Kopenhagen, angstvoll gewälzt. Aber es will sich kein Filmstoff daraus ergeben für mich. Ich will auch über solche Gedanken weiter brüten. Vielleicht kommt mir noch ein Einfall. Und ohne einen solchen nützt ja alle Bemühungen nichts. Dann würde ich mich gleich bei Ihnen melden. Ich danke, dass Sie mir geschrieben haben und bin in aufrichtiger Verehrung und mit Heil Hitler, Ihr Georg Britting. Er bemühte sich also doch. Aber es fiel ihm leider nichts ein. Und Verehrung und Heil Hitler, das musste einfach sein bei einer reichswichtigen Dienstsache. Günther Eich hat keinen Brief geschrieben. Jedenfalls ist keiner erhalten. Zugegeben. Auch in der Zusammenstellung der Antwortbriefe taucht er nicht auf. Nur in der Liste der literarischen Werke, die sich als Vorlage für eine Sendung eigneten, ist er als möglicher Bearbeiter von Texten Wilhelm Schäfers angegeben. Ich war auch nicht bei der Tagung in Berlin. Das nicht. Aber nur wenige Tage später muss er im Funkhaus gewesen sein, vermutlich auf Anraten seines Freundes Arthur A. Kunert. Der hat nachweislich an der Berliner Tagung teilgenommen. Jedenfalls schreibt Eich ihm am 16. Februar 1940 einen ausführlichen Brief aus dem Fliegerhorst Märkisch-Friedland, wo er als Soldat in der Nachrichtenstelle arbeitet. Lieber Adi, leider bin ich seit vorgestern wieder auf meinem Horst, flügellahm und gar nicht wie ein Adler. Das Ergebnis in Berlin war kein Ergebnis. Nach allem, was ich hörte, insbesondere von dem propagandistischen Herrn Stachel oder Stache, dessen Schreibweise unklar ist, ist an eine Reklamation nicht zu denken. Das verstehe ich nicht. Vielleicht meint er Deklamation, Lesung im Rundfunk. Jedenfalls wurde ihm auch von Staches Vortrag auf der Schriftstellertagung berichtet. Und auch ein Arbeitsurlaub liegt ziemlich außerhalb der Möglichkeiten. Ich habe dennoch alles in die Wege geleitet, also bei Fricke ein Exposé über Lord Nelson in Neapel verfasst, mitsamt einem Brief, worin ich ihn bitte, mir einen Urlaub zu erwirken. Im Übrigen scheint mir Herr Fricke ängstlicher als je, während Herr Fischer mich auf überliebenswürdige Weise loszuwerden suchte. Fischer, das muss Eugen Kurt Fischer gewesen sein, der Leiter der Abteilung Schrifttum, der auf der Tagung ebenfalls einen Vortrag gehalten hatte. Er gab mir, wie gesagt, den Rat, mich mit Kaiser Friedrich zu beschäftigen und drückte mir außerdem ein Formular für meinen Eintritt in eine Propagandakompanie in die Hand. Das Nelson-Exposé schickte ich auch an ihn. Er wiederum meinte, einen Urlaub zu kriegen wäre leicht. Für die, die an der Aktion von Hans Jost teilnahmen, wahrscheinlich schon. Immerhin bekam der Schriftsteller Otto Brües noch im Februar 10 Tage Urlaub für die Ausarbeitung eines Entwurfs aufgrund eines Briefs von Jost. Herr Stache hätte sich für mich interessiert, wenn ich Zivilist gewesen wäre und gab mir viele gute Ratschläge, wie man Hörspiele und Exposés schreibt und dergleichen. Hader traf ich nicht an. Das war nicht verwunderlich. Hader, damit ist Reichssendeleiter Hadamowski gemeint, war in Personalunion zusätzlich Leiter der Abteilung Rundfunk im Propagandaministerium. Eich hatte und suchte also Kontakt bis in die Spitze des Rundfunks. Sein Vertreter schickte mich zu Fischer. Und die übrigen Maestro konnte ich wegen Zeitmangel nicht mehr behelligen. Hab schönen Dank, lieber Adi, für deine Mühe. Vielleicht klappt es irgendwo doch noch. Zwar ist mein Verlangen, Hörspiele zu schreiben, nicht allzu groß, aber meine Tätigkeit auf der Fernsprechvermittlung ist noch bei weitem weniger erhebend. So wenig, dass ich fürchte, eines Tages meine heroische Neigung zu entdecken und Hadders Formular auszufüllen. Das hat er zwar nicht getan, aber einen Urlaub hat er bekommen, um ein Hörspiel zu schreiben. Seine Kontakte waren nicht schlecht und es gelang ihm, sich erneut ins Geschäft zu bringen. Widerwillig. Um wenigstens kurzfristig dem öden Soldatenleben ausweichen zu können. Nicht aus Neigung. Gerd Fricke hat den Arbeitsurlaub erwirkt, wie Eich seinem Freund Kunert am 13. März schreibt. Schade, dass du jetzt nicht nach Berlin kommst. Ich machte mich zwar gerne nach Hohenfeld auf, dem Wohnort Kunerts, aber leider weiß ich nicht, wie ich mit meinem Hörspiel fertig werden soll. Die Lady Hamilton, auf die ich ein Auge geworfen hatte, war inzwischen schon in Hamburg aufgetaucht und nun musste in aller Eile ein neuer Stoff gesucht werden. Von der ganzen schönen Liste, die ihr in Berlin ausgearbeitet hattet, soll indessen kein einziges mehr bearbeitet werden. Es ist also insgesamt wenig herausgekommen bei der Tagung und dem anschließenden Sonderauftrag. Ein Schriftsteller lässt sich ja sowieso nicht gerne organisieren. Die sitzen ja da oder dort solo und haben doch keinen Kontakt mit einem großen Tier wie Hans Jost. Das war alles auf dem Papier, das war keine Realität. Und auf die Ressourcen des eigenen Genius und auf die geschlossenen Bibliotheken angewiesen, brauchte ich trotz aller Hilfe der Funkleute eine Woche, ehe ein Stoff gefunden war, der vor allem an sämtlichen Stellen keine Bedenken erregte. Nun ist es der Streik der Goldminenarbeiter 1922 in Johannesburg. Den im Übrigen auch Hans Grimm in seinem von den Nazis sehr geschätzten Roman »Volk ohne Raum« ausführlicher behandelt hatte. Darauf wurde in einer Presseankündigung von Eichs Rebellion in der Goldstadt extra hingewiesen, wahrscheinlich um den Stoff noch einmal abzusichern. Ein Thema, das ich mit entsetzt gerungenen Händen ablehnte, wäre ich Propagandaministerium. Ich nehme auch an, dass es nie gesendet wird. Was zwar schade wäre wegen meiner Pleite, aber Urlaub werde ich gehabt haben. Eich wählte einen im Sinne der Propaganda fragwürdigen Stoff, bei dessen Auswahl ihm Funkleute geholfen hatten. Und wie hatte er sich bemüht, einen geeigneten zu finden? Lord Nelson, Lady Hamilton und jetzt Rebellion in der Goldstadt. Aber gleichzeitig distanziert er sich, entschuldigt sich mit Urlaub, ringt mit sich. Wäre viel lieber bei Kunert draußen am Main im Frühling. Stattdessen liefert er ein wichtiges Indiz für Axel Viereks These von der Begegnung mit der eigenen Fehlbarkeit. Stattdessen darinnen laufe ich umher und denke mit Entsetzen, wie schlecht ich meine Freiheit und den Frieden genutzt habe. Sollte es diese beiden Dinge jemals wieder geben, werde ich die Hälfte des Jahres auf Reisen gehen. Und außerdem nie wieder einen Landboten schreiben. Dieser blüht munter fort und eben wegen selbigem habe ich gerade großen Krach mit Martin, der 2 Tage hier ist. Martin Raschke schrieb den Königswusterhäuser Landboten nach Günther Eichs Rekrutierung alleine weiter. Einen Tag nach der Sendung der Rebellion in der Goldstadt stand seine Mai-Ausgabe auf dem Programm. Die Freunde blieben dem Rundfunk treu. Eich, Raschke und Kunert. Wenn auch widerwillig, wie Eich. Immerhin hatte der Rundfunk ihr Einkommen gesichert und damit ihre schriftstellerische Karriere ermöglicht. Begonnen hatte die in der Zeitschrift Die Kolonne, Zeitschrift für Dichtung, in der Endphase der Weimarer Republik. Raschke und Kunert gaben sie heraus und Eich war einer ihrer meistgedruckten Autoren. Eine politisch schwer einzuschätzende Zeitschrift, weil man sich gerade unpolitisch gab, zumindest was die Tagespolitik anging. Ein kreisjunger Dichter, der einen Weg aus den ihnen zunehmend chaotisch erscheinenden Entwicklungen in Politik und Kultur suchte. Man tauschte sich über die eigenen Arbeiten aus, die Lyrik Eichs, die Prosa Kunerts und Raschkes und schrieb um 1930 gemeinsam erste Hörspiele. Und ging zielstrebig an den Aufbau einer Existenz als freier Schriftsteller, auf die man natürlich auch nicht verzichten wollte, als die Nazis kamen. Wenn alles klappt, saniert mich die Funkstunde für das ganze Jahr 1933. Eichs Hoffnung, Weihnachten 1932. Wenn all die Aussichten, die ich habe, sich realisieren, kaufe ich mir im Sommer einen Mercedes. April 33 und Juni 35. Was hat bloß der Rundfunk mit uns vor, denke ich immer zu. Sollten wir, ohne es zu merken, prominent geworden sein? Was hat der Rundfunk mit uns vor? 1935 waren aus den Agierenden Reagierende geworden. Der Rundfunk bestimmte den Verlauf ihrer Geschicke. Das empfand Eich wohl ganz richtig so. Dort wurden die Leitlinien formuliert, wurde der Rahmen abgesteckt. Indem sich die Autoren relativ frei bewegen konnten. Das Hörspielprogramm bot genügend Nischen. Jeder stellt den Empfangsapparat nach Bedarf und Geschmack ein. Entscheidend aber ist, dass er ihn einstellt. Hören müssen den Rundfunk alle. Er ist da. Er kann gar nicht mehr umgangen werden. Es geht nicht so sehr darum, ein schweres und ernstes Programm, das am Ende nur einen Bruchteil des Volkes erfassen kann, zu senden, sondern vielmehr darum, den breiten Millionenmassen unseres Volkes in ihrem schweren Daseinskampf so viel wie möglich Entspannung, Unterhaltung, Erhebung und Erbauung zu vermitteln. Das klingt doch auch heute noch sehr aktuell. Warum also nicht mitmachen? Der Rundfunk im Dienste von Kraft durch Freude. Die nationalsozialistische Rundfunkpolitik unter dem Schlagwort Freude und Gemeinschaft. Für das Winterprogramm 1936-37 war das der offizielle Titel. 5 Sendungen von Eich, 3 von Kunert, 2 von Raschke, 2 von Hans Rehberg, 2 von Josef Martin Bauer, 1 von Peter Huchel sind darin angekündigt. Damals folgten sie der Parole Freude und Gemeinschaft. Und im Frühjahr 1940 der Parole englische Politik am Pranger. Sie entzogen sich den Parolen, segelten unter falscher Flagge. Gewiss trugen sie mit ihren Hörspielen zur Ablenkung bei, aber das tut Unterhaltung immer, das ist ihre Aufgabe. Diese Autoren lebten mit gespaltenem Bewusstsein, wie Hans-Dieter Schäfer diesen Zustand des Widerspruchs zwischen offizieller Kultur und tatsächlicher Lebenswirklichkeit schon 1981 bezeichnete. Und das empfanden die Autoren selbst. Eich zum Beispiel in einem Brief an Kunert. Mein Hörspiel Rebellion in der Goldstadt ist mit Ach und Krach fertig geworden und ist ein jammervolles Werk. Aber 1940 gab es kein Ausweichen in Unterhaltungswelten mehr. Da gab es deutliche politische Vorgaben und die Funkleute waren bei der Auswahl der Stoffe behilflich. Nicht mehr lange, dann gab es gar keine Hörspiele mehr. Vermutlich, weil sie zu widerborstig waren, zu viele Interpretationsmöglichkeiten offen ließen. Hinweise auf KZs, kapitalistische Machenschaften, das hätte leicht missverstanden und aufs eigene Land bezogen werden können. Wurde es aber nicht. Am 31. April 1940 forderte der Sicherheitsdienst der SS seine Spitzel auf, sich in seinen SD-Berichten besonders die Meinung der Bevölkerung über die Hörspielsendungen vorzunehmen. Es wird ersucht, in der Lageberichterstattung der nächsten 14 Tage eingehend zu berichten, wie die politischen Rundfunkhörspiele bei der Bevölkerung aufgenommen wurden. Welche Wünsche hat die Bevölkerung an diese Rundfunkhörspiele? Werden die Hörspiele gern abgehört? Sollen mehr oder weniger veranstaltet werden? Der SD betrieb Hörerforschung. Karlsruhe, 15. April 1940. Der Wert dieser Sendung wird besonders darin gesehen, dass durch sie die Überzeugung von der Alleinschuld der Westmächte an diesem Krieg eine wesentliche Stärkung erfährt. Wie auch durch die Darstellung des englischen Vorgehens gegen die Inder und Buren die Brutalität und Scheinheiligkeit des englischen Charakters für jeden Volksgenossen zum festen Begriff wird. Aufgrund dieser Hörspiele würden die Engländer als die Todfeinde Deutschlands erscheinen, die in gewinnsüchtiger Weise diesen Krieg vorbereitet hätten und voll dafür verantwortlich seien. Günther Eichs Hörspiel war da noch gar nicht fertig, geschweige denn gesendet, konnte also damit nicht gemeint sein. Aber die Berichte geben Hinweise darauf, wie diese Hörspiele aufgenommen wurden, auf welche Rezeptionshaltung Eichs Hörspiel stieß. In der abschließenden Zusammenfassung der Berichte heißt es: Sie sind geeignet, dem Volke einerseits in knapper Form die geschichtliche Entwicklung unserer Gegner nahezubringen und stellen andererseits eine glänzende Propagandawaffe dar. Der Bericht wurde den Funkhäusern zugeleitet. Im Herbst war darauf noch immer keine Reaktion zu spüren, heißt es in einem Vermerk des Sicherheitsdienstes vom 5. Oktober 1940. Tatsache ist, dass durch die Politik der dafür zuständigen Stellen im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda und der Reichssendeleitung im Laufe der letzten Jahre das Hörspiel im Deutschen Rundfunk buchstäblich tot gemacht wird. Und als Beleg werden die Spielleiter und Dramaturgen Otto Heinz Jahn und Harald Braun genannt, die wie viele andere abwanderten. Mindestens ebenso schwerwiegend wie dieser Weggang ist die Hinwendung der freien Mitarbeiter, das heißt der Hörspieldichter, zur Filmarbeit. Hier sind als die charakteristischsten Beispiele die bekannten Hörspielautoren A. Arthur Kunert, Günter Eich und Alfred Prugel zu nennen, die neuerdings sämtlich bei der UFA bzw. bei der Bavaria tätig sind. Und handschriftlich wurde hinzugefügt? Nichts zu machen. Goebbels lehnt das Hörspiel grundsätzlich ab. Das war das Ende des Hörspiels im Dritten Reich. Des literarisch anspruchsvolleren Hörspiels. Und bis zu diesem Moment, bis zum letztmöglichen Augenblick also, hat Günter Eich für den Rundfunk gearbeitet. Zu Schulden kommen lassen hat er sich nichts. Hat weder den Führer und seine Politik verherrlicht, noch Goebbels Parolen verbreitet. Im Vergleich zu dem, was Rehberg oder auch sein Freund Kunert geschrieben hatte, war seine Rebellion in der Goldstadt relativ harmlos. Sie hatte sich dennoch dem Kontext des Gesamtprogramms angepasst. Und zwar nicht ahnungslos. Günter Eich wusste, in welchen Zusammenhang er seine Arbeit stellte. Er wusste von dem Dichtertreffen im Januar. An dem er nicht teilgenommen hat. Aber offenbar war er gut darüber informiert. Auch darüber, dass die Chancen für eine Hörspielarbeit wieder gestiegen waren. Wäre er sonst so rasch ins Berliner Funkhaus geeilt? Er wusste damit vermutlich auch von der Sonderaktion des Hans Jost und der Reichsschrifttumskammer. In deren Unterlagen er nur einmal am Rande erwähnt wird. Er wusste von all dem und schrieb dennoch sein Hörspiel. Das macht doch keine Schuld aus. Es sei denn, man fasst den Schuldbegriff beliebig weit. Dann genügte es, um mitschuldig zu werden, im Lande geblieben. Kein Widerstandskämpfer, sondern Eisenbahner, Zoowärter oder auch ein Autor wie Günter Eich gewesen zu sein, schrieb Peter Horst Neumann im Frühjahr 93 in der Neuen Zürcher Zeitung. Schuldlos blieben nur wenige. Aber die Schuld bestand doch wohl darin, dass sie Zeitgenossen sehr vieler waren. Wie weit aber geht die Zeitgenossenschaft? Wann ist der Punkt gekommen, an dem man sich verweigern muss? Verweigert hat sich Eich kaum. Die Rebellion in der Goldstadt beweist eher das Gegenteil. Wie hätten sich denn Schriftsteller, die keine Nazis waren, wie Günter Eich im Dritten Reich verhalten sollen, damit sie keinen Anstoß bei den Nachgeborenen erregt hätten? Es geht um die Funktion von Literatur im politischen Kontext. Und um die Frage, ob ein Schriftsteller sich diesem Kontext entziehen kann oder muss. Die Reaktion anderer Autoren zeigte, man konnte. Eich hätte 1940 kein Hörspiel mehr schreiben müssen, wenn er es nicht gewollt hätte. Schon gar keines, das den deutlichen politischen Vorgaben folgte. Aber seine Arbeiten nach dem Krieg, sein Aufruf zum Widerstand in den Träumen, seine moralischen Appelle werden doch nicht dadurch entwertet, dass er es getan hat, dass er auch schon vor 1945 publizierte. Das nicht. Aber haben die Appelle noch die gleiche Glaubwürdigkeit? Dass er unter den Nazis im Widerstand war, hat er nie behauptet. Aber Öl im Getriebe war er auch nicht. Er war, um im Bild zu bleiben, vielleicht kein Teil des Getriebes, wie die ausgesprochenen Nazi-Dichter Hans-Jürgen Nierenz, Eberhard Wolfgang Möller oder Rudolf Stache. Öl war er schon. Die Rebellion in der Goldstadt setzte der anti-englischen Kampagne nicht nur keinen Widerstand entgegen. Wie auch? Sie hielt die Kampagne durchaus am Laufen. Der Zwiespalt, in dem sich Günter Eich damals befand, war typisch für die Zeit. Günter Eich ist ein exemplarischer Schriftsteller der Mitte dieses Jahrhunderts. Ein Stück Deutschland, aus dem die Bundesrepublik werden konnte. Deshalb bezeichnete Jürgen Busche den Versuch Axel Viereks, Eich in die Nähe der Nazis zu rücken, als bloßen Akt der Wichtigtuerei. Und macht damit deutlich, warum der Streit um Eich so heftig entbrannt ist. Es geht nicht nur um den Eich der Nazizeit, sondern um den der Gruppe 47. Um den Günter Eich, der entscheidenden Anteil am Entstehen der Nachkriegsliteratur hatte. Und der darf offenbar auf keinen Fall beschädigt werden, weil sonst wohl die ganze Nachkriegsliteratur beschädigt werden könnte. Das war schon Thema der Auseinandersetzung zwischen Radatz und Reich-Ranicki 1979. Schon damals ging es um die Frage... Begann die deutsche Nachkriegsliteratur im Kriege? Und Radatz meinte, ja. Es wurde weitergedichtet, ob zwar alles in Trümmer fiel. Der Hohe Sommer oder das Weinberghaus, Alten Mannes Sommer oder Abendfalter, so hießen die ersten Gedichtbände nach dem Krieg. Und so hätten auch die letzten im Krieg heißen können. Und war es mit den Hörspielen anders? Was also wirft Radatz diesen Autoren vor? Dass sie keine Helden waren? Entgegnete Marcel Reich-Ranicki. Und in der Zeit sprang ihm Marion Gräfin Dönhoff zur Seite. Es gibt keine Pflicht zum Schweigen, kein Recht, seine Kreativität verkümmern zu lassen. Und auch eine Pflicht zum Auswandern gibt es nicht. Alfred Andersch, selbst betroffener Nachkriegsautor, stimmte selbstkritisch Radatz zu. Auch Wolfgang Hildesheimer äußerte sich und Rolf Hochhuth und Erich Fried und Hans Meyer. Ein Fazit gab es nicht. Es war noch zu früh. Und das ist es auch heute noch. Wenn es überhaupt je eines geben wird. Immerhin ist die These, dass der politische Bruch 1945 keineswegs einen Bruch in der Literaturgeschichte markiert, ebenso wenig wie der von 1933, heute kaum noch umstritten. Dass eine Kontinuität über die politischen Wendepunkte hinweg bestand, steht kaum noch in Zweifel. Und dass die Wertschätzung jener Epoche der Nachkriegsliteratur dadurch beeinträchtigt worden wäre, kann nicht ernsthaft behauptet werden. Dennoch wirft Eichs Hörspiel von 1940 neue Fragen auf. In der Debatte von 1993 geht es nicht mehr nur um Literaturgeschichte. Das Eichmaß, das in den 50er Jahren als Messlatte für die Hörspielkunst angelegt wurde, gerät empfindlich aus dem Gleichgewicht. Die Rebellion in der Goldstadt könnte ein Anlass sein, Eichs Werk und Wirkung neu zu überdenken. So Frank Olberts Fazit. Es geht um Glaubwürdigkeit. Die gerade durch Eichs Arbeiten während der Nazizeit verstärkt werden könnte. Eich wusste bei seinen moralischen Appellen, wovon er sprach. Sie kamen aus einem Bewusstsein der eigenen Schuld, wie Axel Viereck noch einmal in der Zeit vom November 1993 betonte. Ein solcher Eich mag manchem, der ihn zu einer Ikone der inneren Emigration verklärt hatte, als Verlust erscheinen. Dagegen steht der nun erkennbare Gewinn einer größeren menschlichen und dichterischen Komplexität. Es geht darüber hinaus auch um die Frage, wie Schuld vermeidbar ist. Eine Schuld, die sich politisch nichts zu Schulden kommen ließ? Die schuldlose Schuld der Literatur. Zum Beispiel Günter Eich von der schuldlosen Schuld der Literatur. Radio-Essay von Wolfram Wessels. Es sprachen Ursula Illert, Peter Heusch, Winfried Küppers und Jochen Nix. Ton und Technik Bärbel Engelhardt. Realisation Wolfram Wessels. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1994. Uhr HR2 und SR2 meditative Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, fernöstliche Gamelan-Orchester haben die Entwicklung der Minimal Music in den 60er und 70er Jahren stark beeinflusst. Wir kennen solche Gamelans aus Bali und Indonesien. Wenig bekannt ist dagegen eine Tradition in Kambodscha, die sich bis in die Ära der Könige von Angkor Wat zwischen dem 9. und 15. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Die Tradition dieser königlichen Hofmusik wird heute von einem Orchester in der Hauptstadt Phnom Penh gepflegt. Aufnahmen davon hören Sie im ersten Teil unserer Sendung. Aber auch auf dem Land, rund um die alte Hauptstadt Angkor Wat mit ihrer riesigen Tempelanlage, sind die Spuren dieser Musik nicht verloren gegangen, wie der zweite Teil zeigen wird. Abschließend dann noch ein Blick auf jüngere Traditionen, wieder aus Phnom Penh. Zunächst jedoch Musik, wie sie der große kambodschanische König Jayavarman VII. Im 13. Jahrhundert an seinem Hof in Angkor Wat gehört hat.